Radio Tanzmusik, Tanzmusik, Tanzmusik. Hör ich was von Liebe, dann kommt mein Herz in Trank. Ich such in der ganzen Welt nur ein Stück Liebesglück. Wenn ich das nicht finde, dann stell ich wieder ab. Ich schalt mich nur in Liebe ein. Denn Liebe muss verstanden sein. Na siehst du, Liebling, gibt's im Radio Tanzmusik, Tanzmusik, Tanzmusik. Hör ich was von Liebe, dann kommt mein Herz in Trab, dann kommt mein Herz in Trab. Tanzmusik, Tanzmusik, Tanzmusik, hör ich was von Liebe, dann kommt mein Herz in Trab.